Sprech Gott zu mir von Pödifi. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sprech Gott zu mir von Pödifi. Sprech Gott zu mir in seiner Huld. Mein Sohn, du kannst nun wählen, ich will dir gewähren, zu sterben, wie es dich am schönsten dünkt. Ich stellt an meinen Schöpfer dies Begehren. Lass Herbst sein, schöner, milder, klarer Herbst, wenn sich die Zweige noch in Strahlen wiegen. Im gelben Laube sing sein Scheidelied, ein säumend Vögelein vor dem Weiterfliegen. Und so, wie über die Natur im Herbst, der Tod kommt, leise tretend, auf den Zehen, so treffe er auch mich, so unbemerkt, erst wenn er neben mir, will ich ihn sehen. Dann, wie der Vogel in dem bunten Laub, will ich mein Schwanenlied zum Abschied singen, in Tönen, welche zu der Herzen Grund und hoch hinauf bis zu den Wolken dringen. Und ist Verhalt des Liedes letzter Klang, mein Mund mit einem Kuss verschlossen werde, von deinen Lippen, schöne, blonde Maid, du herrlichstes Geschöpf auf dieser Erde. Doch wehrte Gott mir dies, so würd ich flehen, lass Frühling über deine Lande ziehen, ja, Schlachtenfrühling sei, wenn blutig rot die Rosen aus der Männerbrust erblühen. Die Kriegstrompete, Nachtigall der Schlacht, verkünde ihr beseelend Lied vom Ruhme, dort will ich sein und auch aus meiner Brust ersprieße solche blut'ge Todesblume. Und stürz ich dann vom Pferd, so schließe sich mein bleicher Mund in eines Kusses Gluten. O Freiheit, Freiheit unter deinem Kuss, lass meine Seele stille sich verbluten. Ende von Sprech Gott zu mir von Pödifi.